glaube, dass das IT-System ist sehr ähnlich mit dem, was das System auch schon bei William Burroughs war. Deswegen hat ja IT nicht umsonst einen alten Burroughs-Fan wie Jello Biafra gefunden und mit ihm zusammengearbeitet. Ich glaube, was man eher unterscheiden kann, nicht so sehr zwischen dem Punk-System und dem IT-System, sondern zwischen dem System für Amerikaner und dem System für Europäer. Die Europäer haben eine Idee vom System, wo halt noch die Analysen von Marx da reinkommen und wo noch Ideen von Anarchisten dazukommen. Und meinetwegen, selbst noch wenn sie sich an Foucault orientieren, dann ist es die Macht. Und das ist ein System, das immer noch fundiert ist in einer Geschichte. Also dieses System hat dann auch eine Geschichte. Und deswegen gibt es in Europa ja jetzt auch die Systemtheorie, die auch kein anderen Ziel hat, als den Europäern zu erklären, dass das System etwas Zeitloses ist, etwas, was es jederzeit immer gibt. Und die Europäer sind auch völlig begeistert davon. Und das kommt ja dann von Leuten wie Niklas Luhmann, und die haben es ja letztendlich von Amerikanern wie Talcott Parsons. Und für IT ist es irgendwie völlig normal, dass weil ja auch ein großer Teil des ganzen schwarzen Widerstands hat ja immer schon, ohne dass es einen Austausch gegeben hat, eine Idee vom System gehabt, die ziemlich ähnlich war, wie sie ja so Verschwörungstheoretiker hatten und wie sie auch jemand wie Burroughs hatte oder wie sie bei Pynchon vorkommt. Das ist eben ein System, das ist nicht, das weiß gar nichts von Historie und von historisch, weil es eben ein amerikanisches System ist. Und Amerika ist ja die Utopie, die sich die Europäer erfunden haben. Und da die Europäer ja sich die Utopie erfunden haben, um sich die Geschichte vom Halse zu schaffen, kann es keine Geschichte haben. Das haben die Europäer dem amerikanischen System kaputt gemacht. Und die Amerikaner haben aber jetzt damit zu leben. Und es ist lustig, wenn es dann zurückimportiert wird nach Europa oder exportiert. Und ich glaube, Ice-T ist jemand, der... ich glaube, Ice-T wird oft verkannt als Gangster-Rapper. Ich glaube, dass Ice-T ein ziemlich sehr intelligenter Mensch ist. Ne? Also einer, der, obwohl er nicht direkt Stellung nimmt innerhalb der ganzen Auseinandersetzung, innerhalb der Hip-Hop-Community zurzeit, da ist er, da macht er so, da taktiert er so ein bisschen, da entscheidet er sich nicht, ist er jemand, der Hip-Hop in einem viel größeren Rahmen sieht. Und jetzt wird ihm dann vorgeworfen, dieses in einem größeren Rahmen sehen sei in Wirklichkeit nur Karrieretechnik. Also wenn er jetzt eine Punkplatte macht mit Bodycount, dann sei das ja nur, damit er auch das weiße Publikum erreicht. Aber er hat eigentlich immer schon von Anfang an so eine Verbindung gesehen zwischen dem, was so amerikanischer Hardcore-Punk war und dem, was in Hip-Hop gelaufen ist. Und das gab es ja immer wieder. Es gab immer nur einzelne wenige Figuren, die diese Verbindung gesehen haben zwischen schwarzer Kultur und Underground-Kultur, Mittelklasse-Underground-Kultur. Und man hat denen immer vorgeworfen, sie wären diejenigen, die jetzt irgendwie Geld machen wollten mit den ganzen weißen Fans. Sly Stone oder Jimi Hendrix oder Prince oder wer auch immer. Und er ist derjenige, der wirklich gesehen hat, dass es in der Art der Radikalität und in dem, was die ganze Ikonografie betrifft und was die Zeichen betrifft, die verwendet werden, dass es da direkt übersetzbar ist alles. Und er hat mir erzählt, dass er einerseits so Fan war von frühem Punk, also frühem amerikanischen Punk, also Black Flag und sowas, hat er in Los Angeles mitbekommen. Er hat auch noch so erzählt, als ich davon hörte, wie jemand das sagte, Punk, in meiner Sprache ist ein Punk nichts Erstrebenswertes, in meiner Sprache ist ein Punk ein... Er ist ein Trottel, ist ein Verlierer. Punk ist das Letzte, ne? Hau ab, Punk. Ne? Das hat ihn dann sehr interessiert. Und als er das dann sah, war er einer derjenigen, die also damals bei diesen ganzen Madame Wong und wie diese Läden in Los Angeles hießen, er war dann, sagt er zumindest, immer da gewesen. Und er war auch immer Black Sabbath Fan und Blue Oyster Cult und solche Geschichten haben ihn auch interessiert. Und dann muss er wohl das Interesse verloren haben, irgendwann an einer bestimmten Zeit, gerade auch als Hip-Hop dann kam, und sich dann wieder interessiert haben für Sachen wie Slayer, also Death Metal, Speed Metal und so weiter, und aber auch, das nannte er auch, Napalm Death. Also, und Napalm Death hat ihm dann war für ihn eine Herausforderung, weil er fand, das war eine Musik, die bringt es wirklich, aber auf der anderen Seite, als Amerikaner kann er nur sagen, ja, also, it's not digestible, du kannst es nicht verdauen. Und er hat es so vorgemacht, hat Napalm Death vorgemacht, so, das kannst du nicht machen. Und er wollte daraus eine digestible Form machen, ne? Das war so seine Beschreibung. Und das hat ihn dann zu Bodycount geführt. Und ich finde ja, Bodycount ist so musikalisch gar nicht so toll. Ne? Also es ist das ist nicht irgendwie ein besonders, das, da ist nichts Neues dabei oder es ist auch nicht aufregend musikalisch. Es funktioniert wirklich nur, finde ich, im Zusammenhang mit Ice-T und mit den Live-Geschichten und damit, dass er natürlich wieder so in einer amerikanischen Sicherheit dafür, was medienwirksam ist, einfach alle Themen, die er vorher schon hatte, einfach gesteigert hat. Ne? Er hat alles genommen und gesteigert. Und dann ist es ja auch nur so, wenn man Ice-T-Text nimmt, einen einzelnen Text, dann denkt man, naja, das ist halt irgendeine Splatter-Fantasie, und dann ist es aber live immer so, dass er vorher eine Rede hält. Also jetzt kommt der Song Mama's Gotta Die Tonight und dann wird Mama darin irgendwie gehackt und zerstückelt und sonst was. Aber vorher hält er eine Rede, dass Mama eine Rassistin ist. Und dann wird der ganze Song, sagt er dann, dieser Song handelt von Rassismus. Der Song handelt überhaupt nicht von Rassismus, hat mit Rassismus überhaupt nichts zu tun. Der ganze Song handelt wirklich nur von Splatter. Aber er erzählt vorher diese Geschichte und dann ist es ein Song über Rassismus. Und das ist eine typische, krasse Art, mit Behauptungen umzugehen, die ich natürlich ganz toll finde. Nun war es aber so, als ich in Amerika war und mit ihm auf Tour war, habe ich auch an einem anderen Projekt teilgenommen. Und zwar gibt es eine amerikanische Künstlerin, Redigree, die eben halt sehr viel mit Projekten, sehr viel Projekte macht zur Geschichte von African Americans und vor allem zu dem Aspekt der Diaspora, also African Americans in der Diaspora und deren Rezeption. Und die war eingeladen, eine Ausstellung in Köln zu machen und hat daraufhin gesagt, okay, ich werde Dietrich Niedrigsen, wenn er in New York ist, mit der Kamera verfolgen, wo immer er hingeht und irgendwas mit schwarzer Kultur macht. Und sie hat mich auch zusammengebracht mit Leuten, also es war nicht alles nur zufällig, nicht alles nur, was ich von allein getan hätte, sondern eben auch mit Schwarzintellektuellen, von denen sie meinen, dass sie für Interesse sind für diese ganze Thematik. Und mit denen habe ich natürlich viel über alles geredet und sie hat das mal alles gefilmt. Und das waren halt Leute, die alle gegen Ice-T waren. Die alle sagten, Ice-T ist ein Minstrel, Ice-T ist ein, ist jemand, der den Weißen ihren Lieblingsschwarzen vorspielt, den Schwarzen, wie sie ihn gern haben, als der Gangster irgendwie gegenballert. Und ich denke natürlich, dass das ein bisschen, Ice-T ein bisschen Unrecht tut, weil das mag für dieses Genre Gangster-Rap zu einem großen Teil gelten, aber die sehen Ice-T dann oft wie NWA, das ist für sie allen dasselbe und ich finde es nicht ganz dasselbe. Und außerdem hat mich das wieder dazu gebracht, dass ich eben wirklich denke, es ist alles kontextbezogen. Also NWA ist eben wirklich kontextbezogen. NWA innerhalb der Black Community ist irgendwie ein Horror, aber NWA in Europa ist wunderbar. Und dann gab es eben auch sowohl mit Ice-T selber als auch mit diesen Leuten Diskussionen darüber, über die ganze, das Verhältnis, also Ice-T als einer der Underground, Widerstand und so weiter, auch völlige Zerstörung, Anarchie, so als einen universellen Wert sieht, als etwas, was Punkrocker und schwarze Widerstand miteinander gemeinsam haben und den anderen, den sogenannten Positive-Leuten, 5% und sowas, die so positiv ja nun auch wieder manchmal nicht sind, die eben ja, eine Nation aufbauen wollen, konstruktiv sein wollen, die Nation of Islam oder die Black Nation oder was auch immer. Und da haben eben die meisten der New Yorker Intellektuellen gesagt, sie würden diese Leute vorziehen. Die wären zwar, hätten zwar alle ein Rad ab, die wären zwar alle verrückt, aber einerseits die Nation of Islam, Farrakhan, das ist alles Quatsch, aber sie machen eine Sozialpolitik, die sonst keiner macht. Und außerdem, ja, 5% der Leute sind 20, ich meine, da sagt Greg Tate sowas wie, ja, if Derek X steps on my lawn, I have to laugh, ne? aber immer noch, ne? Also, wird das als ein interessanterer Schritt gesehen, als das, was Ice-T macht. Und ich bin da eben so hin und her gerissen. Also ich finde, Ice-T hat ja auch, ist ja auch nicht umsonst aus Hollywood, oder er ist nicht aus Hollywood, aber er ist eben die Westküste, er ist die Kulturindustrie. Und ich finde, er geht mit der Kulturindustrie eben sehr interessant um. Während das, was die New Yorker machen, das ist eben so eine Sache, die sich bezieht auf, das ist eben nicht die Politik machen, im europäischen Sinne. Ne? Die machen da also Nation und Sekte und Sozialpolitik und alles Mögliche. Und teilweise haben sie eben dann diese wirklich widerlichen antisemitischen Sachen da, die Farrakhan von sich gibt. Und ich meine, ich habe die ganze Zeit Recherchen gemacht über Bookstands, ne, wo African American Literature verkauft wird. Und René, die das Projekt gemacht hat, ist immer mit der Kamera hinterher. Und da haben wir eben einige Bookstands gefunden, die waren wirklich ziemlich gut. Das war eine Auswahl von Sachen, die war fantastisch. Da konnte man den ganzen Bookstand kaufen, hatte alles, was man brauchte. Aber es gab andere, die hatten auch gute Sachen dabei und dazwischen hatten sie antisemitische Pamphlete von Henry Ford. Ne? Und es gab kein einziger weißer Autor, der vertreten auf dem Buch sind, aber Henry Ford mit seinem klassischen antisemitischen Pamphlet. Mitten auf einem Nation of Islam stand. Beziehungsweise da stand gar nicht dabei, Nation of Islam. Ne? Das musste man erst schließen, dass es Nation of Islam war. Also ich bin, ich finde, Ice-T ist jemand, der diese ganzen Widersprüche ziemlich gut bündelt, weil er ja auch dann noch wiederum in jedem Konzert sagt, mein Freund Ice Cube. Und das sagt er zu einer Zeit, wo Ice Cube überall vorgeworfen wird, antisemitische Texte, antikoreanische Texte und wo der offen Werbung macht für die Nation of Islam. Und in dem Moment sagt Ice-T, der einen Song hat, der gegen Schwarze geht, die Weiße für prinzipiell für Teufel halten. Also er hat einen Anti-Nation-Islam-Song, propagiert die Freundschaft mit Ice Cube und ist also ein Mann, der in der Lage ist, sich wirklich in die Mitte aller Widersprüche zu manövrieren. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ne? We'll wait and see who gets the last laugh. We'll have the power. Also ich glaube, dass Graham Marcus' Ansatz, muss man ja erstmal grundsätzlich sagen, ist ja ein Ansatz auf Geschichte bezogen. Ein Plädoyer für andere Geschichte, für eine andere Geschichtsschreibung. Also der eine Punkt an Graham Marcus, der mich interessiert, ist ja der zu sagen, nein, an Dissidentenbewegungen und überhaupt an Bewegungen interessiert mich. Sie fangen da an, haben die Geschichte und hören dann wieder auf und sind gescheitert, weil sie ja die Welt nicht verändert haben. Sondern richtig ist vielmehr, immer wieder tauchen Bewegungen auf. Das ist die Position, von der man das sehen muss. Nicht die Diachronie des Anfangs mit einem Ziel und Scheiterns, weil das Ziel eh scheißegal ist. Das ist alles nicht der Punkt. Der Punkt ist, es taucht immer etwas auf. Und jetzt gucken, sieht das ähnlich aus oder ist es unterschiedlich und so. Und diesen Ansatz, da hat ja Graham Marcus so ein historisches Kontinuum. Also sagt er, das ist ja Europa. Er sagt, Europa hat, also das ist ja auch ein Vorwurf, den Amerikaner oft gemacht haben, dass in Lipstick Traces kommt Amerika ja fast nicht vor. Also ich habe mal geschrieben in der Rezension über Graham Marcus, er schreibt über Europa so, wie die ganzen europäischen Filmtheoretiker in den 70er Jahren über Amerika geschrieben haben. Das ist so, so wie, was weiß ich, der junge Wim Wenders Amerika gesehen hat. Deswegen ist es schwierig, das auf Amerika zu beziehen, weil in Amerika gab es ja gar keine Geschichte in dem Sinne, die man korrigieren müsste. Ne? Und nun finde ich es aber besonders interessant, dass für Amerika als Ganzes gilt das. Aber wenn jemand ankommt und sagt, Black Nationalism, dann muss er natürlich anfangen, eine Geschichte zu schreiben. Nur, im Gegensatz zu europäischen Geschichtsschreibern und auch beim heutigen Stand der Technologie sieht das etwas anders aus. Weil man schreibt heutzutage, wenn man Black Nationalist ist, dann sagt man zwar irgendwie, die Schwarzen sind die ersten Menschen gewesen und so weiter, aber das ist ja gar nicht der Punkt, das ist ja reine Rhetorik. Der entscheidende Punkt ist, ich mache eine Hip-Hop-Platte und wenn ich eine Hip-Hop-Platte mache, benutze ich einen Sampler und der Sampler hat die Möglichkeit, Platten, die irgendwie einen Kratzer haben oder die erkennbar alt sind, sodass ich wahrnehmen kann, dass sie alt sind, so aufzunehmen, dass dieser Effekt eine Rolle spielt. Das heißt, ich sage, indem ich das mache, ich habe ein Archiv. Ich bin Besitzer eines Archivs und damit Besitzer einer Geschichte. Ne? Und das ist irgendwie der entscheidende Punkt. So, also Black Nationalism ist die Konstruktion von Geschichte. Das heißt nicht, dass es keine schwarze Geschichte gibt. Das will ich nicht abstreiten. Selbstverständlich gibt es die. Natürlich gibt es auch eine Geschichte. Aber als Geschichte zu haben, als Waffe in einer konkreten Situation, wo man das braucht, nämlich in Amerika, das zu konstruieren, das ist eben möglich, dank der Technik. Und das ist was anderes als das Anliegen, oder das Gegenteil fast, das Anliegen sozusagen des europäischen Widerstands oder des Undergrounds zu sagen, nicht die lange Geschichte ist entscheidend, sondern der Moment, ist jetzt dieser African-American-Ansatz sozusagen, ja, in dem Moment ist plötzlich Geschichte, die konstruiere ich jetzt gerade. Und was zum Beispiel René, die das Projekt mit mir gemacht hat, betrifft, die macht das, die ist natürlich wissenschaftlich interessiert und historisch interessiert, der geht es schon um die wirkliche Geschichte, der geht es nicht nur um den Effekt von Geschichtlichkeit, aber sie tut es im Kontext davon, dass andere Leute einen Effekt von Geschichtlichkeit produzieren. Also sie macht zum Beispiel sowas wie Projekte Verschleppung von Sklaven via Portugal. Geht dann nach Lissabon, recherchiert das und macht da eine Dokumentation. Oder über Nantes, ne, das Gleiche. Das ist auch alles, sind gute Arbeiten. Bloß diese Arbeiten hätten nicht denselben Wert, wenn sie nicht in dem Kontext wären, dass gleichzeitig Hip-Hop diese Idee verbreitet überall. Man kann Geschichte, snap, da ist sie. Ne? Und es ist auch immer der Punkt in der ganzen europäischen Situation, dass du als Jugendlicher stehst du vor der Bibliothek deines Vaters und steckst sie im Brand und sagst, weg damit. Ne? Oder meinetwegen, wenn du ein braver Junge bist, liest du sie vielleicht auch. Ne? Und die meisten sind ein Mittelding von beiden. Ne? Die Hälfte im Brand, die andere Hälfte bleibt. Ne? Und dieses, dass dadurch, dass der Sampler halt, auch der billige Sampler, immer größere Speicherkapazität hat und immer mehr aufnehmen kann, gibt es natürlich die Möglichkeit, immer mehr Archiv zu behaupten, immer mehr zu sagen, hier ist ein Archiv, das ist die Plattensammlung meines Vaters und die ist da auch wirklich. Ne? Und die ist sozusagen auch ein Stimulanz, ne? Die bringt mich zum Tanzen, die ist nicht einfach nur als Archiv da, sondern das Archiv hat eine ganz vitale Funktion in dem Moment. Ne? Und das, finde ich, sind tolle Gegenüber, ne? Also gute Oppositionen, die man auch so benennen kann. Trotzdem ist es dann interessant, wenn jemand wie Ice-T kommt und Gemeinsamkeiten herstellt. Ne? Dafür ist, muss man jetzt auch sagen, das ist bei Ice-T ist ja wirklich Politiker und Rhetoriker. Da ist ja, wenn man die Musik alleine nehmen würde und man wüsste, dieses von Ice-T, dann würde man das ja nicht mögen oder würde einen ja nicht interessieren. Also ich denke, Ice-T würde nicht unbedingt funktionieren ohne Ice-T. Ja. Aber es gibt also diese direkte Verbindung zwischen Rap und Cut-Up. Ja, unbedingt. Also ich finde, der entscheidende Unterschied ist wirklich der, dass Cut-Up und Collage ja eigentlich auch schon sowas gemacht haben, wie zu sagen, ich zerschneide zwei Sachen und wenn ich das tue, mache ich im Grunde unmöglich, dass für dahin irgendwann in der Zukunft jemand noch so reden kann. Ne? Das gibt's nicht mehr. Und Rap macht mit den gleichen Mitteln das Gegenteil. Rap zerschneidet zwei Sachen, fügt die zusammen und sagt, ha, hier ist eine Naht, hier ist eine Nahtstelle. Hier fängt eine Geschichte an, eine genau, Erzählung. Genau, hier gründen wir eine Kirche. Genau das. Macht mit genau denselben Mitteln das Gegenteil. Und das Tolle ist eben, dass eben Kommunikation eine Auseinandersetzung oder überhaupt eine Faszination für Rap oder für Hip-Hop kommt zustande über die Parallelität der ästhetischen Mittel. Nur, es ist was Verschiedenes gemeint, aber die Ästhetik ist auch wiederum so stark, die Technik ist so stark, dass das schon wiederum ausreicht, um dass irgendeiner, der in Rom oder Paris oder Amsterdam oder in New York, Rom, Paris, Amsterdam oder Köln sitzt, der zu Hip-Hop tanzt, einfach von dieser Technik, von dem ganzen Schneiden und Zerschneiden, dass das sozusagen sein ästhetisches Vokabular wird, obwohl er was ganz anderes damit meint. Und das bedeutet ja irgendwie, dass eine Art von Resonanz oder so der authentisch politischen Vorgänge innerhalb der Black Community darüber gesendet wird, ohne jede Rhetorik, ohne jede blöde Lippenbekenntnisse, Solidaritätsscheiße und den ganzen Quatsch, ohne jede bürgerliche was Gutes tun wollen oder Betroffenheit, den ganzen Kram, ne? Sondern es ist eben einfach, es findet auf der Ebene der Eingeweide statt. Ne? Die Eingeweide nehmen wahr, hier scheint eine so große Intensität zu sein, dass man hier schneidet und schneidet und schneidet und zack, zack, zack und all diese Kanten und Ecken und Überblendungen. Das wird auf der Eingeweide-Ebene gesendet, auf der Eingeweide-Ebene wahrgenommen. Es bezieht sich auf, ich sage mal, verschiedene Überbaus, ne? Aber es ist eine Kommunikation möglich, ne? Und diese Kommunikation hat natürlich eine Wahrheit, das ist klar. Ne? Also denn es ist ja auch auf diesem Faktum baut dann ja dann schließlich die ganze Vermarktung von Hip-Hop auf. Ne? Ich fand eigentlich diese Idee, in Deutschland immer blöde, nach einer deutschen Popmusik zu suchen. Das fand ich immer eine absolute Quatschidee, weil das ist Widerspruch in sich. Es gibt keine Pop-Tradition in Deutschland. Und es gibt eben aber eine, also in der Nachkriegszeit, eine Tradition des auf Amerika und England reagierens. Ne? Und das ist ja, ist doch interessant, eine ganze Kultur der Imitation, eine ganze Kultur des auf was anderes Bezogenseins, das ist ja eine viel größere Chance als irgendwas Eigenes. Ne? Das Eigene ist ja immer langweilig und vor allem ist es völlig reaktionär, jetzt nach dem Eigenen zu suchen. Ne? Aber das kann man doch von Einstürzen Neubauten beispielsweise nicht sagen, oder? Ja, das stimmt. Einstürzen Neubauten haben zumindest verdanken ihren Erfolg der Tatsache, dass sie als sehr deutsch gelten. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube nicht, dass Einstürzen Neubautens größere Qualitäten was damit zu tun. Also ich glaube, Einstürzen Neubauten sind eben ein Ausdruck eines der letzten Reservate von prä-Nazi-deutscher Kultur, nämlich Berlin. Einstürzen Neubauten sind Theater. Und in Berlin hat eine Sache überlebt, die sonst nirgendwo überlebt hat, nämlich Theater und Heiner Müller und dieser ganze Kontext. Und in dem Kontext muss man auch Einstürzen Neubauten sehen, das ist eine Berliner Gruppe. Das Interessante an der neuen deutschen Welle in den frühen 80er Jahren war ja, dass sich die nicht auf Deutschland bezogen haben, sondern explizit auf die Bundesrepublik. Das war BRD-Musik. Und das war die erste BRD-Musik. Denn was in den 70er Jahren gelaufen ist, das war ja alles der Versuch, deutschen Tiefsinn mit amerikanischer Psychedelia zu verbinden, was ja auch irgendwie ganz gut ging. Tangerine Dream, das war eben der amerikanische Tiefsinn, der deutsche Tiefsinn, das war dann plus gemeinsame Sehnsucht nach Indien. Ne? Also plus Neue Deutsche Welle, da gab es so Texte wie Zurück zum Beton. Ne? Zurück zum Beton ist Zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton. Das war ja wirklich BRD-Musik oder Mittagspause, der lange Weg nach Derendorf, also eine Story über die RAF. Und das war auch das Deutsch, das da gesprochen wurde, war das war Bild-Zeitungsdeutsch. Und das war eben wirkliches BRD-typisches Deutsch und nicht die Sprache der Dichter und Denker. Ne? Also auch nicht jetzt im Sinne von Jugendsprache oder so, sondern es war wirklich so die Parolen-Umgangssprache der BRD. Ne? Und der wichtigste Slogan damals war, wenn dir Punk nicht passt, geh doch nach drüben. Ne? Das gab so, das hat Frank Fenstermacher mal gesagt von der Plan. Und das war ein entscheidender Punkt, ne? Weil das sagte man zu uns immer in den 70er Jahren, ne? Wenn dir das hier nicht passt, geht doch nach drüben, also an alle Kommunisten und Linken und so weiter immer gerichtet. Ja, und jetzt war es umgekehrt, wenn dir Punk nicht passt, geht doch nach drüben. Und dazu gab es eine Grafik, da gab es eine Deutschlandkarte und auf der linken Seite, auf der westlichen Seite, waren nur so Digitaluhren und irgendwie Hochhäuser und rechte Winkel und auf der rechten Seite waren lauter so alte deutsche Sütterlin-Schrift, Burgen, Wälder. Ja, diese Alternative gibt es aber jetzt nicht mehr. Das kann man jetzt nicht mehr sagen. Und ich denke, dass so meine Lieblingsbands so der deutschen Rockmusik waren immer so Bands wie 39 Clocks. 39 Clocks haben völlig fanatisch irgendeine kleine Variante amerikanischer Musik imitiert und im Akt der Imitation haben sie dabei was hervorgebracht und das war interessant. Alles andere, also das, was jetzt wieder auflebt, natürlich wieder mal die Suche nach der deutschen Popmusik, jetzt der wiedervereinigten deutschen Popmusik, ist natürlich Quatsch, ne? Das kann nicht funktionieren. Das ist natürlich auch, ist auch reaktionär. Aber es hat sich ja auch nichts Entscheidendes geändert nach dem Mauerfall. Doch, es hat Techno gegeben. Also deutscher Techno, das ist so die einzige Geschichte, die passiert ist. Und die kann man auch sagen, es ist die erste wirklich genuine, wenn man so will, deutsche Jugendkultur. Ich weiß noch nicht, was ich dazu denken soll. Also es gibt Momente, wo ich es irgendwie interessant finde, wo ich es auch, aber nicht, weil es so deutsch ist, sondern weil es eben so massiv ist, ne? Weil es wirklich alle daran beteiligt sind, an Massenebene. Aber das finde ich auch wiederum gefährlich, weil natürlich alle Subkulturen leben davon, dass sie keine Massenkulturen sind. Also sie leben so von so einem komischen, zwiespältigen Verhältnis zur Massenkultur. Sie können nicht ohne Massenkultur, aber sie sind auch nicht Massenkultur. Und Techno ist auf einer bestimmten Ebene einfach nur direkt Massenkultur. Und es gibt natürlich dann noch so die oberflächliche linke Kritik an Techno, die man so sagt, unmenschlich Marschmusik, da hat man es wieder, da sind sie wieder, da ist er irgendwie, das ist so, ja gut, das ist der erste Gedanke, aber wenn es der erste Gedanke ist, kann es eigentlich auch irgendwie nicht stimmen. Ich finde nur, wenn man so sieht, was da in dem John Savage Buch steht, über die Art und Weise, wie, da haben wir neulich mal drüber gesprochen, wie R&B und Rock'n'Roll nach England gekommen sind. Und die Engländer haben das in den 50er Jahren überhaupt nicht verstanden. Die haben das wahrgenommen und waren begeistert, aber sie hatten den Kontext nicht, sie hatten keine Black Culture dahinter. Es war einfach so, es kam so, zack. Und er sagt, wie ein Cargo-Kalt. Ne? Und dann haben die das mit Traditionen verbunden, die es schon gab. Also sie haben halt Teddy Boys und so weiter, das war eine Reaktion auf Rock'n'Roll, auf der Ebene der Maskerade, des Karnevals, des Styles. Ne? Eben eine Sache, die schon eingespielt war, die schon eine Tradition hatte. Natürlich war es sensationell und radikal, aber es war trotzdem in einer, sagen wir mal, in einer Sprache, die es schon gab. Und in Deutschland dauert es etwas länger, und dann kam es auch an, Rock'n'Roll, und was passierte hier? Ja, das Land, in dem man Musik auf ihre Bedeutung hin untersucht, ne? Wo man anfängt, Musik zu interpretieren, wo man eben über Bob Dylan promoviert, ne? Und Das war dann, das finde ich aber auch noch okay, weil das ist so ein Quatsch. Der kann nur gut werden. Also, wenn wir, der ganze deutsche hermeneutische Apparat da, ne, auf Bob Dylan gejagt wird, ja, da profitieren alle beide von. Ne? Sowohl die Hermeneutik, weil sie irgendwie anfängt, Gaga zu gehen, als auch Bob Dylan, der diese Dimension ja, die ja nicht in ihm angelegt ist. Ganz zu schweigen von anderen Phänomenen. Und das finde ich ja wieder guten Kulturaustausch, also auf der Ebene des produktiven Missverständnisses. Ne? Aber wenn man jetzt versucht, eben das zu finden, was einem wirklich adäquat ist, ne? wir wollen jetzt unsere eigene Popkultur, das finde ich eine ganz, ganz blöde Richtung. Ne? Das ist genauso wie, das hört man auch manchmal so in intellektuellen Kreisen, wir wollen kein Theorieimport mehr, wir wollen unsere eigene Theorie. Und das ist da völliger Stoß, ne? Die eigene Theorie. Also, ich habe eine Platte aus Hamburg von Big Bros und The Great White Idiot. So eine sehr alte Punkplatte. Und also wenn ich das so, da steht ein Nummer, I'm a Punk, das ist das erste Nummer. Also es ist eine sehr alte Platte. Anarchy in Germany, das ist Anarchy in UK auf Deutsch. Und dann eine Nummer von Velvet Underground, eine Nummer von Lou Reed. Ich meine, einer von Iggy Pop und weitere eigene Titel. Die haben noch lange Haare gehabt und ich habe die Eindruck, dass sie haben nur Anarchy in UK gehört und dann haben die gedacht, wir sind Punk und dann haben die angefangen, weil es gibt ja deutsche Themen, so gegen die Polizei, gegen der Frei und so. Und noch etwas dazu, was ich fragen wollte, ich habe gehört, dass die alte Skins von jetzt alte Punks von jemals sind. Wie ist das gelaufen? Das finde ich faszinierend, wie das passiert ist. Also ich glaube, dass die Skins, die es heute gibt, um damit anzufangen, die sind zu jung, um jemals Punks gewesen zu sein. Aber es gab eine Menge Punks, die Skins geworden sind. Also das habe ich selber erlebt. Es war einfach so, dass Punkrock die erste Welle in Deutschland eben so 77 bis 79, als kein Mensch so genau wusste, was es ist. Das waren hauptsächlich Oberschüler und es waren ehemalige Hippies, Anarchos, so. Und die haben natürlich in ihrer Unruhe und Suche danach, sich mit was zu beschäftigen, die sind mehr und mehr auch so zu Neues gekommen, schon ziemlich früh. Die sind haben natürlich dann auch sich über Einstürze Neubauten gefreut und über Minus Delta T. Und das war ein legendärer Skandal in Hamburg damals, als beim Punk-Festival der Minus Delta T auftraten und es gab die ganzen Punks versuchten die Bühne zu stürmen, wie die intellektuellen Wichser zu verscheuchen. Aber dann kam eben diese zweite, diese anti-intellektuellen Punks, die standen ja gar nicht unbedingt auf Sex Pistols oder Clash. Die standen ja auf Cockney Rejects, die standen auf Angelic Upstarts, auf Sham 69 natürlich und dann eben auch auf Screwdriver und auf die rechtsradikalen Bands. Und so kam das dann. Ne? Es hatte vorher nie Skinheads in Deutschland gegeben, obwohl man hätte das ja auch, gab es ja immer schon seit den 60er Jahren Skinheads in England. Aber das ist nie rübergekommen. Aber dann gab es kurz hintereinander diese ganzen komischen Oil-Bands, diese ersten Oil-Bands in England, die Gary Bushell damals so rausgebracht hat. Dann gab es gleichzeitig Ska-Revival. Und das war im Grunde so die Geburtsstunde der deutschen Skins. Und das waren auch nicht von Anfang an alles rechtsradikale Skins. Also es gibt bestimmt Gegenden in Deutschland, zum Beispiel Wuppertal, wo es sehr viel linke Skins gab, die einfach das als Style-Haltung gesehen haben, als Working-Class-Style, die gesagt haben, hier, oft Trotzkisten übrigens, ne? Ist ja lustig, dass immer die Trotzkisten bei den Skins landen. Gegen diese Kleinbürgerkinder da, die ihre ästhetischen Fantasien ausleben, haben wir hier einen authentic, true Working-Class-Style und all das gehört dazu, Schlagen und so weiter. Und uns ist der Style lieber als die politischen Doppeldeutigkeiten, in die wir da geraten können, weil schließlich sind die anderen Skins, die Nazi-Skins, ja auch Arbeiterklasse, die müssen wir nur wieder auf unsere Seite kriegen. Das gab es so ziemlich lange, diese Haltung. Mittlerweile natürlich nicht mehr. Also seit der Wiedervereinigung ist das vorbei, da gibt es keine linken Skins mehr, weil einfach die rechten Skins zu mächtig sind, da ist klar, dass man verwechselt wird. Ne? Und wenn du von Big Boy und The Great White Idiot sprichst, ich meine, das ist ja eine interessante Band, weil die waren wirklich so irre früh Punks. Ich glaube, die waren sogar schon 76 dabei. Und 76 in Hamburg zu wissen, was Punk ist, war schwierig. Da gab es nur die Ramones eigentlich. Ne? Das waren auch vor den Sex Pistols. Ne? Auf Platte gab es nur die Ramones. Die Ramones hatten auch lange Haare. Ne? Und dann gab es so Pubrock, ne? So Eddie and the Hot Rods oder sowas. Ne? Und ich weiß noch, dass also wir haben, ich bin in derselben Kneipe gewesen wie die, und Big Boy und The Great White Idiots haben wir für die echte Witzfigur gehalten. Wir haben gesagt, das sind echte Lachnummern, also weil die haben dann so diesen Stil übernommen, und sowas gibt es ja immer, dass man irgendwo einen Typ hat, der auf irgendjemand mit irgendeinem Popstar steht und sich dann so ansieht, ja gut, das war ein bekanntes Phänomen. Das war noch nicht die Szene, da gab es noch keine Szene. Die gab es erst anderthalb bis zwei Jahre später. Und als es die dann gab, in Hamburg, jetzt so die normalen Punks, also Razors, Buttocks, Slime etc., die haben mit Big Boy überhaupt nichts zu tun haben wollen. Für die war Big Boy natürlich irgendwie komische Band, geschminkt, lange Haare. Ich meine, also Big Boy sind echt unglücklich dran gewesen. Und die haben auch nicht aufgegeben, die haben immer wieder weitergemacht. Ne? Und die Platten waren natürlich auch irgendwie immer Katastrophen. Ne? Das, trotzdem, also an den Typen ist schon was dran. Die haben auch irgendwann mal so für Skandale gesorgt. Ich weiß nicht mehr wie, die waren mal auch im Titelbild von der Szene Hamburg, dieser Zeitschrift. Als Band oder so, oder auch als Szene, hat man das nie ernst genommen. Das sind so komische, heroische Spinner, ne? Heroische Übergangsfiguren. Ja. So ein bisschen wie die New York Dolls für die Gesamtgeschichte. Ne? So, wobei die ja heute jeder liebt, und die sind ja jetzt klassisch und kanonisch, aber Big Boys haben es aber nicht geschafft. Ne? Aber ich meine, die interessanten Bands damals in der Neuen Deutschen Welle Zeit, das waren ja hauptsächlich ähnlich Bands aus Hamburg. Das waren Bands aus dem Ruhrgebiet und aus Düsseldorf. Das war die wichtigste Gegend. Also Berlin war irgendwie Azifazi, das war so immer noch Bühne, Theater, Kabarett, Dekadenz und so weiter, im eigenen Image verfangen und Lisa Minelli und was weiß ich. Und Hamburg war schon so Street und Working Class und auch immer in Verbindung mit der Hamburger Anarcho-Szene, die damals auch schon sehr stark war. Also es gab ja sogar die Hafenstraße schon, bevor sie ein besetztes Haus war. Da war das ja schon ein Zentrum. Aber Düsseldorf war, und Ruhrgebiet lag völlig dazwischen. Und das war eigentlich die einzige Gegend, wo diese, was ich nenne, so spezifische BRD-Mentalität aufkam. Ne? Wo so viele mittelgroße Städte, die alle irgendwie gleich aussahen, Fußgängerzonen, keine Tradition, in Hamburg die große Geschichte der Arbeiterbewegung, in Berlin die Geschichte des Theaters, all diese komischen Kontinuitäten Deutschlands, ne? die gab es da nicht. Ne? Und da gab es eben nur dieses BRD-Feeling, ne? Und das passt natürlich sehr gut zu Punk. Das war dasselbe Feeling, wie was du hattest, wenn du in, wie heißt noch dieser berühmte Vorort von London, Milton Keynes, ne? Also, aber es gab doch und gibt auch immer noch diesen Ruhrpott-Feeling, oder? Ja, aber es ist ja auch eigentlich nicht so sehr Ruhrgebiet, denn da kam auch nicht so die Bands her, sondern die umgehen. Also Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, hier Solingen, Süff kam aus Solingen, Mittagspause war Düsseldorf und Solingen. Also das sind so, gut, Ruhrpott-Feeling hast du ja mittlerweile auch nicht mehr, wo die ganzen Zechen stillgelegt sind, aber es gab ja schon so, Gelsenkirchen, Essen, so, aber da gab es keine Bands. Es gab sicher noch, ich überlege gerade noch, wo noch Bands herkamen. Aber die meisten guten waren wirklich in Düsseldorf. Also die besten Bands der Zeit 79, Hannover war noch wichtig, ne? Auch so eine gesichtslose Stadt. Ja, da gab es noch immer das große Treffen. So zweimal. Oder wie? Das war später. Das war später. Ja. Aber die Chronologie finde ich ein bisschen schwer. Was ich meinte von den Big Boy und Great White Idiots war ein bisschen das eigene deutsche Musik. Weil ich finde Big Boy and the Great White Idiots sehr deutsch. Ja. Eigentlich. Also ich würde sagen, Big Boy and the Great White Idiots sind so typisch in dem Sinne der Imitation und der Auslegung. Ne? Also man imitiert was und man legt es aus. Aber es gab eben in der Punkzeit, was ich viel besser fand, Leute, die einfach nur imitiert haben und dabei eben viel größere Differenzen produziert haben, als jemand, der da auch noch auslegt und es richtig machen will. Ne? Jemand, der einfach nur so an der Oberfläche bleibt und imitiert, der kommt ja zu den wahren Differenzen. Ne? Und also Mittagspause zum Beispiel, das waren totale Clash-Fans. Die konnten bloß nicht spielen. Oder sie konnten so komisch spielen. Sie hatten auch schon Fähigkeiten. Also der Schlagzeuger zum Beispiel, dieser Markus Oehlen, der mittlerweile ein ziemlich bekannter Bildner Künstler ist, der hatte so einen bestimmten Schlagzeugstil drauf. Und der Sänger nannte sich nach dem Clash-Song Jenny Jones. Und die haben wirklich so Clash imitiert, aber nicht direkt jetzt irgendwelche irren Interpretationen gehabt oder so sein wollen, sondern die waren eben fasziniert von der Oberfläche. Und der Rest ergab sich dann von alleine. Und das waren dann eben so Texte wie Der lange Weg nach Derendorf über die Erschießung von Willi-Peter Stoll in einem chinesischen Restaurant. Und das war eigentlich die interessantere Sache. Und das jetzt ist auch noch so das Jahr 79, 80. Und das lief auch noch so interessant weiter, diese ganzen Sachen bis so 81, 82. Dann gab es halt all diese Bands wie Trio, Ideal und so weiter, die dann in die Charts kamen. Und das war dann so erstmal das Ende. Obwohl es ein paar dabei gab, die auch mit den Charts gut umgehen konnten, wie zum Beispiel Andreas Dorau. Ne? Andreas Dorau ist ja, halte ich ja nach wie vor für einen der begnadetsten deutschsprachigen Songwriter. Ne? So zum Beispiel der Text, das ist Demokratie, langweilig wird sie nie. Ne? Ja, also ich wollte noch das zu Ende bringen. Also trotzdem war das eben dann das Ende, so 82, 83. Und dann hat er überlebt in der ganzen Zeit so eine klassische Streetpunk-Bewegung, die sich auch nicht so sehr darum gekümmert hat, auf großen Labels zu erscheinen und so weiter, die aber musikalisch ziemlich uninteressant war. Die war eigentlich, die waren wichtiger dafür, lokale Szenen zusammenzuhalten. Die hatten mehr eine soziale Bedeutung und die waren auch in erster Linie so die deutsche Übersetzung von ja, englischen Crass und sowas. Ne? Und erst so mit der Rezeption von amerikanischem Hardcore ab 86, so also den interessanten amerikanischen Hardcore-Sachen, da ging es dann erst wieder los. Und dazwischen war so, ja, die Zähne zusammenbeißen und durch, ne? Also immer noch eine Platte dieser Art und noch eine Scheibe. Und da sind auch dann einige, es gab ein Label in Köln, Rockorama, die haben sehr früh Sachen rausgebracht und die haben dann diese Sampler rausgebracht, wo schon die Hälfte der Leute irgendwie Nazi-Skinbands waren. Und irgendwann hatten die ziemlich viel davon. Obwohl der Typ, der das macht, ist irgendwie, das ist kein Nazi, das ist ein naiver Typ, der ist, was weiß ich, so eine Mischung aus Sozialarbeiter und Plattenfan. Aber die haben halt wirklich, er ist nicht in der Lage, irgendwie, oder war nicht in der Lage, damit umzugehen. Da hatten die diese ganzen Bands und so. Aus denen irgendwann auch die jetzigen Nazi-Skinbands hervorgegangen sind. Das war immer die gleiche Szene, also die Anarcho-Szene und die Szene, aus der irgendwie Nazi-Skins hervorgegangen sind, das war musikalisch, war das die gleiche Sprache. Nicht unbedingt die gleiche Szene, aber es war die gleiche Musik immer. Da gab es ganz geringe Unterschiede, es ging immer auf denselben Sampler drauf. Ne? Ich habe immer wieder Platten in der Hand gehabt damals, wo ich dachte, das Layout, die Musik, alles war doppeldeutig. Hätte jetzt eine Nazis-Band sein können oder eine Anarcho-Band. Ich musste jetzt mal genau hinhören auf die Texte. Ah, Anarchos. Oder ah, Nazis. Das war wirklich, man musste wirklich aufpassen. Während das bei den anderen, also in der Zeit so zwischen 79 und 82, da war das alles ganz klar. Jetzt wieder über Rap. Was hast du von den recenten Sister Soldier Incident mit Bill Clinton? Ich meine, ist Rap so wichtig in die Gesellschaft, dass es echt Politik gefährlich wird oder was? Ja, und natürlich auch möchte ich wissen, was du dann hältst von Ice-T's Behauptung über Rodney King und die Krawallen. Er gesagt hat, ja, das sei alles, alles schon klar gewesen. Ach, und vorabsehbar, und ich habe das schon Monate vorher Fernsehen kommen. Das hat ja nicht nur Ice-T gesagt, auch Chuck D hat gesagt, wir reden von all dem seit Ewigkeiten und die Leute scheinen einfach nicht hinzuhören. Ne? Burn Hollywood, burn, ne? Das hat Chuck D gesagt. Und ich meine, das mit Sister Soldier ist interessant, weil wir gerade davon gesprochen haben oder ich erwähnt habe, dass was die Zeit für Artikel schreibt über Popmusik und wie sehr sie das für ein marginales, unwichtiges Feld hält. Und zur gleichen Zeit, in derselben Woche, ist in der Newsweek ist Sister Soldier auf dem Titel. Auf dem Titel, das muss man sich vorstellen. Sister Soldier, eine Künstlerin, die ja nicht gerade eine besonders populäre Platte gemacht hat, die viel verkauft hat. Und ich habe selber über Sister Soldier mal eine Rezension geschrieben und ich denke auch, fand sie auch sehr problematisch, die Platte. Ich fand aber gerade, dass so dieser ihr Standpunkt, wie auch bei Paris, diesem Another Nation of Islam Rapper, The Hate That Hate Built, dieses Hass ist nichts, was man wegdiskutieren kann. Hass ist da. Da darf auch die Musik drunter leiden. Die Musik darf auch ruhig scheiße sein. Entscheidend ist wirklich der Hass. Also, wobei Hass ist eine blödsinnige psychologischer Quatsch. Das gibt's so gar nicht. Ne? Aber nennen wir es mal anders. Nennen wir es Energie. Ne? Eine bestimmte Art von Energie. Dass sie das in den Mittelpunkt stellt und die Art, wie man daraus Signifikation macht, wie man daraus versucht, Bedeutung herzustellen, schon ernsthaft betreibt, aber doch nur so halb. Sie widerspricht sich, sie redet teilweise irrsinnige Scheiße, sie redet frauenfeindliche Scheiße, sie hat Paranoia, aber der entscheidende Punkt, hier ist irgendwie der Hass. Und naja, ich wende mich an Leute wie Leonard Jeffries und Louis Farrakhan, aber dann irgendwann ist mir damit auch nicht wohl. Und an einer Stelle der Platte heißt es, don't worship Minister Farrakhan, don't worship Sister Soldier. Es ist eigentlich eine ganz gute Platte in der Hinsicht, dass sie wirklich so voller Widersprüche ist, also bis zum Bersten schwierig ist. Und die Tatsache, dass eine so schwierige, so unausgegorene, so brodelnde, komische, daneben geraten und überhaupt nicht warenförmige Platte, die ist auch nicht warenförmig, dass die bei CBS erscheinen kann, ne? Oder auch, dass die bei CBS überhaupt bei Sony eben erscheinen, das ist absolut brillant. Und eine Steigerung davon ist der Weg zum Titelbild von Newsweek. Ich meine, der Politik gefährlich werden, also ich glaube nicht, dass es, ich glaube nicht an so an die Idee von Agitation, also jetzt kommt Sister Soldier und brüllt herum und jetzt so raufen sich die Leute zusammen. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass ja, Medien sind wie Kapitalismus, nämlich neutral, denen ist alles egal, sie sind Maschinen. Man kann sagen, sie sind schlecht organisiert oder sie sind böse organisiert, aber wenn sie einmal organisiert sind, dann funktionieren sie so, wie halt der Marschbefehl war. Und denen ist, die haben vergessen, wer sie mal in Marsch gesetzt hat, sie marschieren einfach. Ne? Und dann kommt eben Sister Soldier plötzlich dabei raus. Und das ist eben, ja, logische Quittung dafür. Ne? Also, dass sie es gerade gewesen ist. Ich meine, andere Leute, vorher, Chuck D, Professor Griff, das waren ja auch schon Fälle, Ice Cube. Nur, die hatten immer noch so einen Aspekt von Verantwortlichkeit. Also man hätte immer noch meinen können, denke ich mal, dass das für die Medien wichtig ist, bringt man Chuck D auf den Titel oder Ice Cube, dann heizt man sich einen echten Gesprächspartner auf, jemand, der mit einem diskutieren will. Und das ist ja zu vermeiden. Also Sister Soldier ist insofern auch ein bisschen der nützliche Idiot, weil es ist alles so unklar, was da passiert. Sie steht plötzlich nur für einen Zusammenhang. Aber auf der anderen Seite ist das ganze Zeichen stark genug, um trotzdem auch für Unruhe zu sorgen. Eine ziemlich komische Situation, eben auch vor dem Hintergrund dieser LA Riots-Geschichte. Und ich meine, was die LA Riots betrifft, das sind sie natürlich, die sind natürlich, es gibt so ein paar Artikel darüber in der deutschen Presse, wo sie interpretiert werden als die Notgemeinschaft der Marginalisierten schließt sich zusammen und schlägt zu, weil eben auch Weiße und auch Hispanics und Schwarze zusammen irgendwas gemacht haben. Ich halte das für eine Romantisierung. Ich glaube nicht, dass irgendwie da ein neues politisches Subjekt geboren ist, das jetzt in Zukunft, mit dem in Zukunft zu rechnen ist und dessen Führer meinetwegen Sister Soldier wäre, die dann die Koalition von verschiedenen Verwirrungen und von verschiedenen Nöten und Leiden. Ich glaube, dass es doch schon etwas trüber aussieht, sondern dass nämlich wirklich wenn Kapitalismus so funktioniert, dass irgendeine Region, irgendeine Klasse, irgendeine Sorte Mensch wird eine Weile ausgebeutet und dann, wenn es nicht mehr rentabel ist, liegen gelassen. Und das geschieht halt immer häufiger auch in unmittelbarer Nachbarschaft der regelrechten Profit Center. Bilden die nicht ein politisches Objekt wie die Arbeiterklasse, ist in der Theorie mal gewesen sein soll, sondern die bilden die bilden auf ihn noch das, was sie sind, nämlich sie sind unnütz, unbrauchbar, arbeitslos etc. Und das, was daraus werden könnte, jetzt in irgendwelchen, meinetwegen auch romantischen oder utopischen Vorstellungen, kann man nicht mal sich so vorstellen wie ein politisches Subjekt, das sich solidarisch zusammenschließt und dann das System stürzt, sondern das ist eben, man kann nur sozusagen mal versuchen, darüber nachzudenken, inwieweit Arbeitslosigkeit im Grunde genommen das Negativ, die negative Version einer alten linken Utopie, ne? Keiner muss mehr arbeiten, weil es gibt nichts mehr zu tun, ne? Und das ist ja diese Arbeitslosigkeit, es gibt wirklich nichts zu tun. Inwieweit zumindest ein Teil dieser damals dafür behaupteten Kräfte davon wird ausgelöst werden kann. Ne? Also ich glaube, dass man sowas wie L.A. Riot sehen muss im ganzen Zusammenhang von all diesen Eisen liegen lassen von Gegenden, Regionen und so weiter. Und das, wer weiß, also wenn man es schafft, dass irgendwelche sogenannten Sozialstaaten dazu gezwungen sind, sowas zu unterhalten oder auch nur zu befrieden, weil sonst gibt es einfach Krach und Dreck und Medien und Scheiße und Brennen und Sister Soldier, dass diese Arbeitslosigkeit ein ganz interessanter Zustand sein könnte. Ne? Nicht so naiv wie Malcolm McLaren, als sich das immer vorgestellt hat, bald werden alle irgendwie nackt durch die Bäume hüpfen und ein Walkman haben, weil der Walkman billiger ist als der Hamburger und die werden alle irre revolutionär und subversiv sein. Ich glaube schon, dass dazu auch richtige Sozialpolitik gehört oder so. Also richtig meine ich jetzt nicht im Sinne von traditionell, sondern im Sinne von mühsam. Ne? Also sicher mühsam. Ich denke, dazu gehören Leute, die was lernen von so community-orientierten Geschichten, also die auch was lernen von Nationalism, ohne die Ideologie des Nationalism weiter zu verwenden, sondern die eben so community-orientiert sagen, ja, wir wollen ja keine Jobs, wir wollen gar nichts, wir wollen einfach nur finanziert werden und in Ruhe gelassen werden. Also wenn das sozusagen eine Forderung wäre, dann finde ich das eine gute Forderung und daraus lässt sich kein universelles politisches Objekt ableiten, das ist einfach nur ein Modell. Ne? Das wird nicht überall funktionieren. Boozing for a boozing, I'm taking a crack pipe bomb in my trunk, got a nine in my lap. I'm waiting for a spraying, tonight there's no plan. The posse's more strapped tonight, the fleet man. Dust is burning, the steering wheel's turning. I'm out of weed, I'm already earning. Suckers crossed, tonight is their loss. Payback time for what life's to cost. Pages out the window, one leg crossing the roof. They all died, them suckers ain't bulletproof. I'm rolling, death tolling, of course the car's stolen. But I'm blind to what's wrong, all I want is what's golden. A fool in a fight, too damn dumb to know right. Fucking blue lights, reading your rights. Drama, drama, drama. It's bailout in an hour left. I keep a bank for that, don't know about the rest. Pop another piece, hit the dark street, rolling once again. Fuck the damn police. Called up my boy Joe, a roof job pedal, 459 on his mind, car stereos. Said the spot was sleek, in case the joint a week. 3 a.m. on the dock, inside the creek. Got Alpines, Fishers, JVCs, Motorola phones, Sony color TVs. Had to ride packed up to we heard freeze. Fucking blue lights, reading the right. Gibt es deiner Meinung nach einen Geheimverbund, einen Zusammenhang, irgendeine Connection zwischen Rap und Verschwörungstheorie? Nee, ich würde sagen, überall da, wo jemand einen Grad von Vereinzelung erreicht hat, einen hohen Grad von Vereinzelung, bei gleichzeitig einem hohen Grad von Zugang zu Medien und Zugang zu Apparaten, also dadurch entwickelt er ja auch einen Sinn für Netze. Ne? Apparate sind ja zunächst mal werden wahrgenommen als Netze und als Verbindungen. Und das Erste, was man tut mit der Stereoanlage, ist Knöpfe da und dahin stecken. Also wenn man so lebt, und so leben ja immer mehr Leute, dann kann man sich die Welt nicht anders erklären als Verschwörung. Weil man hat das Modell dafür, wie alles zusammengeht, nämlich Verbindung. Und auf der anderen Seite ist man selber aber nicht verbunden, sondern man ist nur irgendwie zugeschaltet. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass viele so Aspekte der African-American Experience, so, dass da schon kollektiv eine solche Erfahrung da ist. Also die leben seit langer Zeit in den USA, sind ebenso beigeschaltet zu allen Medien, sehen immer alles, kriegen alles mit, kriegen diese Sprache mit, sind von Anfang an mit dieser Sprache konfrontiert worden und haben aber nie sozusagen mitgestalten können, außer auf der völlig heruntergewirtschafteten Ebene der repräsentativen Demokratie. Ja, da sind ja komischerweise ziemlich viele Schwarze involviert, ne? Also Bürgermeister und so, das ist ja, aber mittlerweile kann man ja fast sagen, Politiker ist heutzutage ja fast so was Ähnliches wie ein Sklavenjob. Also es ist ja schon, das ist ja keine besonders hohe Ebene. Aber da, und das ist ganz klar, dass man da dann eben kollektiv die Verschwörungstheorie entwickelt. Und so eine Verschwörungstheorie, finde ich, gehört ja auch zu der Gattung der produktiven Missverständnisse. Also man totalisiert etwas zu seinem eigenen Nutzen, weil man kann nicht anders anfangen, damit zu arbeiten, wenn man es nicht totalisiert hat. Zwar könnte man, wenn man jetzt länger darüber nachdenkt, sich klar machen, dass es nicht für alle Menschen stimmt, also die Verschwörung nicht wirklich stattfindet, dass es keine Verschwörung ist. Aber dieser Harry Allen, der Pressesprecher von Public Enemy, hat ja mal ganz schön gesagt, man muss sich Verschwörung ja nicht vorstellen als ein Haufen irrer Wissenschaftler, die in einem Keller sitzen und unter irrem Gelächter irgendwelche Substanzen zusammenschütten und dann ins Grundwasser werfen, sondern Verschwörung ist einfach, ob bewusst oder unbewusst, die Handlungen innerhalb eines Systems, die Aktivitäten innerhalb eines Systems sorgen dafür, dass eine bestimmte isolierbare Gruppe leidet oder da ausgeordnet wird. Also er sprach über diese sogenannte Conspiracy Against the Black Male. Wobei da natürlich wiederum problematisch ist, dass er Black Male sagt, ne, weil davon sind die Frauen ja genauso betroffen, aber die Verschwörung geht eben gegen die Männer, nach dieser Logik. Ne. Also das ist, solche Verschwörungstheorien sind natürlich immer defizient, das ist ganz klar. Aber ich glaube eben, dass sie in so einem in so einer Welt der produktiven Missverständnisse ganz nützlich sein können. Ich hab mich mit einigen davon beschäftigt und viele dieser Verschwörungstheorien sind verdammt ähnlich wie diese Hippie-Verschwörungstheorien oder die Bauhaus-Verschwörungstheorien. Da kommen auch die Illuminaten-Geschichten da rein. Also es gibt diese Sekte der Nubians, die sind wirklich genauso drauf. Ne? Ich habe neulich darüber gesprochen, die glauben an den Computer namens 666, der in Brüssel steht und alles organisiert und was weiß ich. Ne? Also, aber wir haben ja gesehen, wie das bei Bauhaus funktioniert hat. In irgendwelchen Bauhaus-Romanen ist es eine Verschwörungstheorie, aber Bauhaus als Text, als Modell, ist ja in jeder Hinsicht unglaublich einflussreich gewesen im richtigen Sinne. Also da hat man ja vieles überhaupt erst verstanden. Ne? Da musste man ja sich nicht an die Inhalte klammern, das war ja scheißegal. Ne? Und dann ist, glaube ich, denke ich nochmal, dass ganz Amerika so aufgebaut ist, dass es ohne Verschwörungstheorie nicht funktioniert. Ne? Das ist keine schwarze Spezialität, also keine Rap-Spezialität. Das glaubt ja auch jeder. Deswegen glaube ich, auch Verschwörungstheorien sind erstmal neutral, die sind weder gut noch schlecht. Ne? Das ist ein Genre, ne? Wie Kino oder so. Und damit kann man alles Mögliche machen. Ne? Das ist ein sehr amerikanisches Genre eben.